Hexen reiten durch die Luft und Teufel kommen aus der Hölle herauf. Und das ist kein Aberglaube, sondern wirklich und wahr. Die Hexen sind nämlich nichts anderes als die kosmische Strahlung. Und die Hölle, aus der die Teufel kommen, sind die unterirdischen Höhlen, aus denen die Erdstrahlung steigt. Um die Zeit sind die Strahlen so intensiv, dass sie krank werden können. Stroh schützt von unten und die Mistel von oben. Auch Gold und Silber haben eine abstrahlende Kraft. Darum trugen die Kelten den Torg, einen massiven goldenen Halsring, der auch ein Symbol religiöser und weltlicher Macht war. An den Urfreitagen ist Fasten geboten, denn da herrscht Hochspannung. Die Kelten hielten keine Versammlungen an diesen Tagen ab. Weder Krieg noch Jagd durften stattfinden. Dafür wurde geheiratet und wie. Wann ist nun der gefährliche Urfreitag? Also die keltische Urwoche hatte 15 Tage, der zweite Tag vor dem Mondwechsel und der 13. Tag des Keltenmonats. Aber der stimmt nicht mit unserem unnatürlichen Papstkalender überein. Merken Sie sich einfach, Urfreitag ist 2 Tage vor dem Mondwechsel. Und womöglich geraten Sie in diesen beiden Nächten in die Welt nebenan. Aus der Tiefe der Zeit hören Sie den Initiationsgesang des Druiden. Zorn des Feuers, Feuer der Sprache, Atem des Wissens, Weisheit der Fülle, Schwert des Gesangs, Gesang der schmerzenden Schneide. Das große Sonnenjahr währt 25.827 Jahre und alle 2000 Jahre geht die Sonne durch einen Tierkreis. Nach dem Stiergott vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christi wurden die Stierkämpfe blutig und man begann mit der Vernichtung von Stieren. Die Kelten waren dem folgenden Widder zugehörig. Sie trugen Widderhörner auf ihren Helmen und an ihren Häusern. Im frühen Christentum, da war schon das Zeitalter der Fische, wurde immer wieder ein Lamm symbolisch geschlachtet. In Kirchenliedern wurde von Lammschlachtungen gesungen, und der Widder war das Teufelstier. In der unendlichen Bewegtheit des Geistes ist alles wandelbar, auch die Götter. Der keltische Glaube war dynamisch, im Gegensatz zu den endgültigen, unabänderlichen Religionen der Antike. Die Widderzeit war ihnen von den Druiden aufgezeigt, als die Zeitspanne, in der sie auf- und untergingen, von Römern und Christen zerstört. Harmonisch fügten sie sich in die Welt und ihr Schicksal. Während seines 3-tägigen Sterbens erklimmt der Barde die 3 mystischen Welten des keltischen Lebens. Vom irdischen Körper zum physischen Geist und endlich zum strahlenden Seelenlicht, in dem sich die Sonne selbst manifestiert. Fast ist man geneigt, das Keltenreich selbst für die Anderswelt zu halten. Ein Land ohne Zerfall, ohne Vergänglichkeit, ohne Trauer. Manchmal denke ich, dass die Anderswelt vielleicht das schwarze Loch der Astronomen ist. Man gerät hinein und verschwindet hinter dem Ereignishorizont. Der Druidennebel fällt auf die Verschwindenden. Wir sehen nach allen Seiten hin, schreibt ein Ire des 9. Jahrhunderts, aber niemand sieht uns. Es ist die Dunkelheit, der sich Adam entzog, die uns davor verbirgt, gezählt zu werden. Das Land der ewigen Jugend, das Reich hinter den Wellen, die Insel der Seligen. Zauberbäume sollen dort wachsen, an deren Namen geheimes Wissen geknüpft ist, und Tiere, die es sonst nirgends gibt. Wasserpferde, Elfenkälber, schneeweiße Hunde mit roten Ohren. Eine schöne Frau mit strahlenden Augen ist schon im nächsten Augenblick eine grauweiße Krähe mit scharfem Schnabel. Der dürregraue Bettler ist zugleich der frühzeitliche Herr der Anderswelt. In einem Sack, der aus der Haut eines Kranichs gemacht ist, trägt er die Schätze der Welt. Seine Heimat wird von heiligen Vögeln bewacht, die vorbeifahrenden Reisenden zukrächzen. Tritt nicht ein, bleib fort, geh vorbei. Aber wir sind nicht vorbeigegangen. Noch immer stehen wir auf der Schwelle und schauen nach den Unsichtbaren aus. Beim Sterben, im Nebel zwischen Luft und Meer, im Zwielicht der Dämmerung, am Ufer, überall, wo verschiedene Welten einander begegnen, haben die Kelten das Unbegreifliche greifbar zu machen versucht. greifbar, wenigstens dem Herzen, der Fantasie. So entstanden die Geschichten vom gläsernen Meer oder dem Boot aus Kristall, das manche Helden schon ins Land der Verheißung entführte. »Ich frage dich«, sprach der Fürst zu seinem seltsamen Besucher aus einem anderen Reich, »was war der See, auf den wir jetzt blicken in früherer Zeit?« »Das weiß ich sehr wohl«, sagte der junge Mann. »Er war gelb, er blühte, er war grün, er war hügelig, er war eine Stätte, an der man zechte und trank, Silberbarke und Streitwagen. Ich ging hindurch, als ich ein Hirsch war, als ich ein Lachs war, als ich ein wilder Hund war. Als ich Mensch war, badete ich darin. Ich trug ein gelbes Segel und ein grünes Segel. Ich kenne weder Vater noch Mutter. Ich spreche mit den Lebenden und den Toten.«